Wir standen im Regen da, als warteten wir darauf, dass noch etwas passierte. Als sich nichts ereignete, fasste Butch mich an die Schulter. Ich stieß einen Schrei aus. »Entschuldige, tut mir leid«, murmelte er. »Komm, wir gehen zurück. Die Lichtshow ist vorbei und wir werden patschnass.« Das taten wir. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, meine Jacke anzuziehen, deshalb legte ich im Kamin Holz nach und zog dann das nasse Hemd aus. Vor Kälte zitternd rieb ich mir die Arme. »Wenn wir rumerzählen, was wir gesehen haben, wird uns keiner glauben«, sagte Butch, »oder die Leute tun es ab und behaupten, das war nur irgendein verrücktes Wetterphänomen.« »Vielleicht war's das ja. Oder wie weit ist es bis zum Castle Rock Airport?« Er zuckte mit den Schultern. »Der liegt 20, höchstens 30 Meilen östlich von hier.« »Die Startbahnbefeuerung, vielleicht wegen den Wolken, die Luftfeuchtigkeit, das wäre doch irgendwie möglich. Irgendein Prisma-Effekt.« Er saß mit der Kamera im Schoß auf dem Sofa und sah zu mir auf, lächelte dabei schwach, sagte nichts. Das war auch nicht nötig. »Blödsinniger Gedanke, was?« sagte ich. »Genau. Keine Ahnung, was wir da gesehen haben. Aber das waren keine Flugplatzlichter, auch kein beschissener Wetterballon. Das waren 8 oder 10 von den Dingern, vielleicht ein Dutzend, und sie waren wahnsinnig groß.« »Ach, im Wald sind doch noch andere Jäger unterwegs. Ich habe Freddy Skillens und seinen Kumpel gesehen, und du die 3 Kerle gestern, die vermutlich Flachländer waren. Die könnten das alle auch gesehen haben.« »Ja, denkbar, aber ich glaube eher nicht. Ich war nur zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort, auf der Lichtung am Gelassi. Aber jetzt ist es ja vorbei. Ich gehe ins Bett.« Den ganzen nächsten Tag, das war der 14. November, goss es in Strömen. Keiner von uns beiden wollte rausgehen und auf der Suche nach Wild, das vermutlich eh nicht zu finden war, klatschnass werden. Ich las und arbeitete ein bisschen an der Idee für meine Geschichte. Ich suchte weiter nach einem guten Namen für den bösen Jungen, leider erfolglos. Vielleicht, weil ich keine klare Vorstellung davon hatte, auf welche Weise der böse Junge böse war. Butch verbrachte den größten Teil des Vormittags mit seinem Skizzenblock. Nachdem er 3 Anläufe gemacht hatte, die Lichtscheiben in den Wolken zu zeichnen, gab er entmutigt auf. »Hoffentlich sind die Fotos gut geworden, die hier sind nämlich scheiße«, sagte er. Ich sah mir die Zeichnungen an und versicherte ihm, sie seien gut, was sie aber nicht waren. Sie waren zwar nicht ganz schlecht, aber sie drückten das Fremdartige des Gesehenen nicht richtig aus, das Ungeheuerliche. Ich sah mir alle durchgestrichenen Namen für meinen schlechten Kerl nochmals an. Drake Adams? Nein. Vic Allenby? Nein. Jack Claggart? Zu suggestiv. Carter Cantwell? Ach, Kotz. Die Geschichte, anders als sie mir vorschwebte, wirkte noch konturlos. Ich hatte eine Idee, aber keine Details, nichts, woran ich mich hätte festhalten können. Das erinnerte mich an das, was wir in der Nacht gesehen hatten. Was es gewesen war, hatte sich nicht feststellen lassen, weil es in den Wolken stattfand. »Was treibst du?« fragte Butch mich. »Ach, bloß Scheiß. Ich glaube, ich mache ein Nickerchen.« »Was ist mit Mittagessen?« »Ich will keins.« Er überlegte und blickte dann durchs Fenster auf den stetigen Regen. Nichts ist kälter als kalter Novemberregen. Ich fand, darüber müsse jemand mal einen Song schreiben, und das tat eines Tages jemand wirklich. »Vielleicht ist ein Nickerchen genau das Richtige«, sagte Butch. Er legte den Block beiseite und stand auf. »Ich verrate dir was, Lea. Ich werde mein Leben lang zeichnen, aber nie ein Künstler werden.«